ARD. Der Sommer ist da und vielerorts beginnt die Badesaison. Dass ein Freibad auch Kulturgeschichte spiegeln kann, das beweist die Mutter aller Strandbäder, der Wannsee in Berlin. Unser Feature heute erzählt Geschichten von dort. Vom Nacktbaden und von prüden Nazis, von warmen Sommertagen und vom Kalten Krieg, von fröhlichen Schlagern und strengen Bademeistern. Viel Vergnügen. Ich glaube, jeder hat irgendwo so seine Ecke, so sein Fleckchenstück Welt, was man einfach liebt. Mit der Mutter draußen gewesen, ab Mai bis Mitte September. Das Schönste aber gibt der Himmel. Segelboote, die kreuzen wie in einem Korso am Bad vorüber. Von den beiden Wasserrutschbahnen tönt das Juchzen und Lachen. Jeder, der das Strandbad Wannsee kennt, weiß, wie toll das ist mit dem Strand und weiß, wie weit man da ins Wasser reingehen kann. Und es ist immer noch knietief. Das ist ja eigentlich ein See und das ist Sand. Ich habe noch nie einen See mit Sand gesehen. We heard that it was one of the largest inland beaches in the world. Sehr schön. Ist wie Urlaub. Ist besser als die Nordsee. Denn das Strandbad ist ja nun halt mal die Mutter aller Strandbäder, sag ich mal. Ein Kilometer Badewanne. Das Strandbad Wannsee. Ah, aber hier ist ein Strandkorb. Ein bisschen windgeschützt. Ist ja auch nicht schlecht. Die Wellen kommen mir fast bis an meine Füße. Naja, Wellen, also kleine Wellen. Boah, so Windstärke 5 wird das schon sein. Blicke jetzt sehr auf die Wannsee-Villa, wenn sie das denn ist. Segelboote recken ihre Masten in den Himmel, aber auch auf dem Wasser ist nichts los. Auch die Badeinsel wartet vergeblich auf rutschende. Das Einzige, was sich da bewegt, ist die Fahne. Ah, Sonne. Das ist also das Büro. Mein Name ist Axel Ott. Ich bin der Betriebsleiter hier im Strandbad Wannsee und arbeite die 44. Sommersaison hier. Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal hierher kamen und wie war das? Zum ersten Mal generell mit meinen Eltern, meinen Sie, da war ich 4 Jahre alt gewesen. Also das war das an für sich das Nonplusultra hier für mich und meiner Familie, das Strandbad Wannsee. Also wir haben hier sämtliche Sommerferien als Kind verbracht. Ich habe noch 6 Geschwister und das war die ganze Corona der Familie, die auch denn hier als Jugendlicher oder als Kind hier im Strandbad mit den Eltern gewesen sind. Meine Brüder und ich, wir sind auch oft von Schöneberg hierher gelaufen, um uns die 20 Pfennig zu sparen. Wirklich, und haben uns dafür in Physik ein kleines Vanilleeis gekauft oder so. Ja. Also wir sind von Schöneberg die ganze Schlossstraße, ja, Potsdamer Chaussee bis hierher gelaufen, 2 Stunden. Wir sind mit Buletten, Kartoffelsalat zu Hause fertig gemacht, Liegestuhl unterm Arm, Handtücher. Ja, packt die Badehose ein und dann nichts wie raus nach Wannsee. Der Verein Sonne 08 ist eigentlich der Gründerverein des Strandbades. Wir sind entstanden als Zeltplatz für ehrenamtliche Helfer. Und in der Strecke vom S-Bahnhof Wannsee bis zur Insel Schwanwerder war ursprünglich ein wilder Strand, der nicht benutzt werden durfte. Aber als die Bahn gebaut wurde, kamen also hier die Berliner, die ja in Hinterhöfen wohnten, hier rausgeströmt und haben hier einfach gebadet. Und vielleicht sagt Ihnen der Name Stubenrauch etwas. Das ist der damalige Landrat von Teltow gewesen. Dieser Bereich gehörte zum Bereich Teltow. Und der hat dann erlaubt, hier zu baden, auf diesem Bereich. Hier kamen dann 200.000 Leute, ohne Toiletten, ohne Rettungsschwimmer, ohne nichts. Und das ging natürlich nicht. Stubenrauch, Stubenrauch. Über ihn aber auch, oh, es ist ja kaum zu glauben. Nein, wie konnten sie erlauben, dass jetzt in dem Havelfluss mit Genuss Weib und Mann unentgeltlich baden kann? Und zwar mit nur wenig an. jammern wend dich und entsetzt mich von dieser Landschaft jetzt. Sie, die einst so wunderschön, ist gemein und so obszön. Stubenrauch, Stubenrauch, über ihnen aber auch. Jetzt scheint so richtig schön die Sonne hier. Kein Mensch da. Tolle Sicht, da hinten fährt ein Surfer. Naja, man muss das ja mal probieren, ne? Man muss doch einmal extra Handtuch eingepackt. 15 Grad haben die gesagt. Mal gucken. Ist eher frisch. Also Wasser finde ich im Allgemeinen blöde, aber ich gehe ins Wasser natürlich so ab 25 Grad, sag ich mal. Aber ja gut, ja, nur mit den Füßen. Geht schon. Nein, das ist mir zu kalt. Das dürfen die anderen gerne machen. Ich gucke gerne zu, wenn sie es machen und lache mich ein bisschen kringlich, wie sie frierend wieder rauskommen. Dafür bin ich doch eine Frostbeule. So ganz rein möchte ich, glaube ich, auch nicht. Baden ist gesund und Baden macht dich froh. Darum schlüpft der Max am Sonntag ins Trikot. Sonnencreme schmiert er sich ins Gesicht. Aber in das nasse Wasser geht er nicht. Er liegt zerflossen, hingegossen, nur am Strand. Ganz zerstreut, zerstreut und sich den Bauch mit Sand. Und dabei beschaut er die braune Haut von seiner wohlgebauten Braut. Wenn ich da Wannsee, mein Mädel an. Da gab es eine ganz lustige Sache, den sogenannten Zwickelerlass. Dass die Damen nur Badeanzüge mit Zwickel tragen durften. Und es gab ein Damenbad und ein Herrenbad. Was ist ein Zwickel? Ja, das ist im Grunde eine eingenähte Unterhose. Das ist die Polizeiverordnung. Wie steht hier? Die zulässige Badebegleitung ist für Personen männlichen Geschlechts mindestens eine die Oberschenkel zur Hälfte bedeckende und nicht dreieckige Badehose. Für weibliche Personen müssen die Schultern, die Brust, Leib und Beine etwa bis zum Kniegelenk bedeckt sein. Es steht im Ermessen der Aufsichtsbeamten, eine Bekleidung als unzulässig zu bezeichnen. Wann es genau mit dem FKK-Baden losging im Schramper Wannsee, lässt sich heutzutage nicht mehr so ganz genau aufs Jahr festlegen. Fest steht aber, es hat schon in den End-20ern, Anfang 30er Jahre stattgefunden. Ob oben ohne oder nicht, das ist hier, wenn sich keiner gerade stört am Textilstrand, drückt man alle Augen zu. Mein Mädel an sie, das Rum und Ran sie, da wird mir schwül, wär ich seine Fälle. Ich küsse schnelle, so manche Stelle, mit viel Gefühl. Herr Klajus war ein SPD-Mann, kam aus der Arbeiterturnbewegung und mit Hilfe der Arbeiterturnvereine aus Steglitz und Schöneberg und Zehlendorf wurde damals das Strandbad Wannsee aufgebaut. Und der Herr Klajus wurde dann der Direktor des Strandbades und war auch gleichzeitig der Begründer unseres Vereines. Hermann Klajus war eine Persönlichkeit, die also mit diesem Bad verbunden war wie keine andere. Und er wollte, dass die an Schwindsucht leidenden Kinder der Arbeiterviertel in Berlin dem Strandbad Wannsee eine tolle Zeit in den Ferien verbringen könnten, dass man sie aufpäppeln konnte, dass man sie ernähren konnte. Er hatte eine Milchbar organisiert, dass die Kinder nicht nur den ganzen Tag da in der freien Natur sich bewegen konnten, sondern auch gestärkt werden konnten. Das war wirklich seine ureigene Überzeugung. Er war deswegen auch eine sehr kämpferische Persönlichkeit, so muss man sich das vorstellen, der sehr für das Strandbad stritt. Was mich besonders beeindruckt hat, waren zum Beispiel die Auseinandersetzungen, die die Nazis am Ende der Weimarer Republik inszeniert haben, um die Juden, die ja für Unordnung sorgen, rauszugraulen, weil es sei ein Judenbad, so wurde es auch beschrieben, um der demokratischen, sozialdemokratisch geführten Strandbadleitung zu unterstellen, sie hätte die Lage nicht mehr im Griff und es bräuchte jetzt eine harte Hand, die da durchgreift. Und 1933, als die Nazis das Bad übernommen haben, hat er sich hier oben im Büro erschossen. War ein bitteres Schicksal. Und daraufhin wurde also jetzt im späteren Zeitraum diese Gedenktafel, die hier vor dem Strandbad Wannsee hängt, angebracht. Da waren zum Beispiel die Olympischen Spiele 1936. Da gibt es noch Fotoaufnahmen, Bilder, wie hier dann unter Nazi-Anordnungen Gymnastik getrieben wurde und eben der entsprechende Sport durchgeführt wurde. Aber alles mit Zwang und Gruppenzwang. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Nehmen Sie sich Ihr Teil, sonst schämen Sie sich. Und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett. Gehen Sie mit der Konjunktur. Die Fähnchen knattern im Wind, der vom Wannsee scharf herauf weht. Und vom hohen Mast grüßt es von drei steifen Wimpeln 50 Jahre Strandbad Wannsee. Hier ist Berlin am Stadtrand, am Wannsee, pulsierend voll Lebensfreude, von der jeder dann eine Lunge, das Hirn und das Herz voll mitnimmt zurück in unsere Stadt. Schön schon gleich der Blick am Eingang. Diese parkmäßigen Anlagen mit weiter freiliegender Rasenfläche, über die jetzt während der Jubiläumssaison Girlanden bunter Wimpel im Wind flattern, der vom Wannsee heraufweht. Die ganze Anlage auf der Höhe der Terrasse, der Rasenschmuck, die Parkwege, die Ruhebänke in wirklich bunter Reihe, ein Musikpodium, sogar zwei Litfaßsäulen, das grüßt den Besucher gleich an der Pforte, fast wie ein Kurpark. Breite Asphaltwege runter zum Wasser. Zwei große Schachfelder. Ja, mal gucken, ob der Wind die Plastikfiguren nachher umschmeißt. Jedenfalls ist er dann der Einzige, der die bewegt. Ist hier nämlich ganz schön leer einfach, ne? Breite Treppen runter, beige gefliest, beige Ziegel. Naja, die Architektur an sich leidet ein bisschen darunter, dass sie natürlich Patina angesetzt hat und deswegen nicht in dieser hellen Pracht dasteht, wie man sie noch in den 30er Jahren kannte. Ja, ich finde es nicht sehr also es ist ein bisschen so industriemäßig, finde ich. Industriemäßig? Ja, irgendwie noch so DDR-mäßig. Ah, okay. War ja nie DDR. Ja, aber es sieht so aus irgendwie, finde ich. So. Finden Sie nicht? Und wird von den meisten jetzt baulich auch nicht als besonders hübsch empfunden. Und ich glaube, es sagt nur den Leuten was, die sich mit Architektur auseinandersetzen. Die wissen, dass das Gebäude denkmalgeschützt ist, aus den 20er Jahren ist. Und viele, die nichts mit Architektur am Hut haben, empfinden es, glaube ich, auf den ersten Blick erstmal als hässlich. Und denken, es ist in den 70er Jahren gebaut. Oder manche denken auch, es ist ein Nazi-Bau, was natürlich alles Quatsch ist. Weil es so gerade ist und weil es so gigantisch groß ist für so einen kleinen Tümpel hier. Na, weil es hier so, weiß ich nicht, es wirkt hier nicht so, finde ich. Wie zum Beispiel Schlachtensee finde ich schöner. Zwiespältig. Also ich würde sie nicht abreißen und würde sie lassen. Aber es ist gewöhnungsbedürftig. Also ja, wirkt extrem streng, uniform. Andererseits geht es auch sehr in der Landschaft unter, finde ich, so in der Sandlandschaft. Wir haben also zurzeit 190 Strandkörbe in den Strandbereich und 20 Strandkörbe für den FKK-Bereich, weil ja auch der FKK-Bereich, die nutzen ja auch die Strandkörbe gerne. Und wir haben also auch diesmal wieder neue Strandkörbe dazu gekauft, um hier den wachsenden Bedarf der Kunden auch zu decken. Was und sind so die übelsten Sachen, die man hier in Strandkörben angetan hat? Ja, also entweder, dass man die aufschlitzt oder so, aber das ist ganz normal heutzutage. Also ich habe ja auch als Jugendlicher glaube ich, alles erlebt, was man so... Ich glaube, ich habe hier meine erste Zigarette geraucht. Ich hatte hier auch, glaube ich, den ersten Sex im Strandkorb gehabt, als 15-Jähriger. Ja, also das so die Jugendleihen, das sind alles, ist an für sich hier im Strandpark passiert. Alle Mädchen wollen küssen und wollen Liebe alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen alle glücklich sein. Alle Boys, die wollen hören, dass die Mädchen sie begehren und gern ihre Nähe wehren. Sie wollen glücklich sein. Ich lag mit meiner Freundin unten am Strand und da waren zwei junge Männer und irgendwie hat mir der gefallen. Ich gucke mir mal die Augen an und die haben mich irgendwie angesprochen und da haben wir gegenseitig immer mit Steinchen geworfen. Für mich persönlich ist noch mal was Schönes mit meiner Frau. Haben wir uns am Wannsee kennengelernt, wir sind dort zusammengekommen und sind dann halt nach den Veranstaltungen hin und wieder mal ein wenig spazieren gegangen und haben uns dort lieben gelernt. Das ist hier der Stick, da müssen natürlich die Kollegen raufgehen zu ihrem Aufsichtsturm. Und dann liegen hier links und rechts die netten Mädels, die dann auch mal eingecremt werden wollen, was wir natürlich gerne machen. Wir sind ja Dienstleister, da cremen wir auch mal ein bisschen. Naja, und dann werden manchmal vielleicht auch ein paar Telefonnummern ausgetauscht. Und naja, wenn wir ganz nett sind, dann nehmen wir aber auch mal eine mit auf den Steg, um mal die Aussicht vom Steg zu zeigen. Und das ist hier wieder Catburg. Dann sind die natürlich ganz stolz, die Mädels. Alles guckt natürlich, was der Schwimmmeister da macht. Naja, und dann, ja, so kommt man dann manchmal ins Gespräch, ohne dass man es eigentlich will. Nicht wahr? Ja. Wenn das Thermometer steigt und fast 30 Grad anzeigt, ja, dann zieht man aus Berlin zum Strand vom Wannsee hin. Kinder, ist das ein Gewühl, Oma kaut den Reis am Stiel und die Planscherei. Doch damit ist jetzt vorbei. Interessant fand ich auch die Geschichte mit den Querschlägern und dieser Auseinandersetzung im Kalten Krieg. Also es war so, dass die Amerikaner in sicherem Abstand zum Strandbad Wannsee einen Schießplatz unterhielten und dort Schießübungen unternommen haben zum Zeitpunkt des Kalten Krieges. Irgendwann traf es ein kleines Mädchen, das im Strandbad im Sand buddelte und einen Steckschuss in der Schulter oder am Hals sogar erlitt. Das Mädchen wurde dann vom Personal des Strandbades, die haben sofort erkannt, was es ist, weil die wussten das ja. Die wussten ja um diese Geschichte mit diesen Querschlägern. Die haben das Mädchen sofort in ein Boot gesetzt, rübergefahren auf die andere Wannseeseite. Dort gab es noch ein Krankenhaus damals. Und da wurde es sofort operiert und das Kind hatte noch überlebt. Und da tauchten auch noch andere Fälle auf einmal auf. So. Und das nutzte natürlich dann die DDR-Propaganda, um dann zu sagen, ja, das Adenauer-Deutschland, da sieht man mal, das feuert ja sogar noch auf ahnungslos badende Kinder. Wir sind die friedliebenden Deutschen und die bösen, bösen Militaristen sitzen auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs. Und dann gab es tatsächlich einen Spottsong von der Kabarettistin Gina Prescott, die tatsächlich für die DDR eine Persiflage gesungen hat auf Conny Frobus »Pack die Badehose ein«. Und da heißt es im Refrain, schließ die Badehose ein, lass das Baden lieber sein, denn der Ami schießt am Wannsee. Denn der Ami schießt am Wannsee. Wenn die Sonne strahlend scheint und das Schwesterchen noch weint, fahre bloß nicht an den Wannsee. Ich kann schießen, sagt der Ami, wie ich will und wo ich mag. Das erlaubt der Adenauer ja im Generalvertrag. Kinder, wollen wir doch mal sehen, ob wenn wir zusammenstehen, nicht die Amis eines Tages baden gehen. Das Strandbad Wannsee, der Lido von Berlin, das Heringsdorf und Swinemünde und Westerland und Kampen von Berlin hat 50. Geburtstag gefeiert. Herangewachsen zum modernsten, großzügigsten, bestangelegtesten und ausgestattetsten Bad aller vergleichbaren Bäder in ganz Europa, vielleicht in der ganzen Welt. Wussten Sie eigentlich, dass wir ja auch einen Kinosaal haben? Nee. Kommen Sie mal mit. Ja, gerne. Sie werden wahrscheinlich wohl die wenigsten wissen. Das ist der Bildwerferraum. Ah. Und hier hat man ein Kinoraum. Ah ja, hat so ein bisschen so eine Mischung aus Jugendherberge und Hörsaal. Ja, so ähnlich. Hier könnte man vielleicht so eine Vorlesung machen von den Studenten oder sowas. Und wird der noch genutzt? Nee, der wurde nicht mehr genutzt. Leider nicht mehr. Vielleicht ist es auch ein bisschen so in Vergessenheit geraten, dass hier die Möglichkeit geben würde. Ich stehe jetzt hier. Das sieht so ein bisschen aus wie, naja, Bahnhof in Stuttgart. Ja, schon so halb abgerissen. Also es sind Stahlträger, so ein Rondell. Obendrauf auch Stahlträger, alles schön verrostet. Hier waren mal zwei Treppen. Davon sind auch nur noch die Stützen da. Und das Ganze gehört irgendwie zu einem Gebäude, das mal Restaurant war oder so. Café Lido. Café Lido ist aber hinterm Bauzaun. Da ist nur noch die Theke da. Hier gab es mal eine Terrasse, also die gibt es immer noch, aber da gibt es kein Dach mehr. Und da sonnen sich jetzt zwei junge Birken. Ein paar Blütenpflänzchen, ein Vogel. Die Bäderbetriebe haben das Strandbad 1997 in einem Zustand übernommen, in dem war es noch viel, viel schlechter der Zustand als heute. Da waren nicht nur Teile des Restaurants eine Ruine, so wie heute, sondern sogar große Teile des Wandelgangs. Und so ist der Idealfall, dass ja gleich das Klebebett mit rauskommt. An der Fliese haften bleibt. Das Bezirksamt Zehlendorf wollte damals die Gesamtanlage restaurieren und dann kauften sie auch neue Ziegel. Und dann kam aber dann offenbar der Landesdenkmalpfleger und sagte, diese Ziegel sind zu klein, die dürft ihr nicht verbauen. So, und das Ende vom Lied war, diese Ziegel standen dann 10 Jahre da im Regen herum und konnten nicht verbaut werden. Wenn Sie Strandbad bis ganz am Ende da hinten den Berg hochgehen und hinten rumgehen, da sehen Sie hinten die ganzen Mauersteine, die da noch als Reserve stehen, auch die Fliesen. Die Fliesen sind nicht ganz so zu sehen, die sind so ein bisschen eingewachsen. Ja, hier sind schöne Bäume. Was ist das hier? Vielleicht ein Fußballplatz? Also zumindest stehen hier zwei gelbe Tore. Und dann hier so ein paar richtig schöne Bäume wie im Bilderbuch. So Stamm und dann riesengroße Krone. Ja, die Weide lässt ihre Äste und Zweige bis auf den Boden hängen. Dahinter der See. Düne hier jetzt. Nach dem Mauerfall hat sich die Natur hier erst richtig entwickelt. Wir haben Seeadler oder Fischadler besser gesagt. Wir haben Kormorane, Graureiher, Gänse, Enten, Fische. Dort unten, der Weidenbusch ist vom Biber angeknabbert worden. Also diese Natur hatten wir vor Mauerfall nicht. Da war durch Abwässer, die durch Berlin kamen und die Havel runterkamen, auch diese Gewässer hier unten recht verschmutzt. Und heute können Sie draußen vor der Insel Schwanwerder, ist eine Sandbank, die ist ungefähr 2 Meter tief, dann können Sie bis zum Boden schauen. Also jetzt haben wir hier sogar Palmen. Ja, die Palmen haben wir sind ungefähr seit 10 Jahren. Die überwintern immer bei uns in einer schönen warmen Halle, damit die Atmosphäre, die karibische Atmosphäre hier ein bisschen, sag ich mal, den Badegast näher getragen wird. Das ist auch ein sehr beliebtes Fotoobjekt hier. Denn wenn die Sonne, die geht hier über Schwanwerder runter, und wenn die Sonne genau hier im Westen steht, dann kommen natürlich hier die besten Fotos zustande zwischen den Strandkörben, Palmen und den karibischen weißen Muschelsand. Was sind das hauptsächlich für Menschen, die hierher kommen? Der durchschnittliche Berliner, der seine Freizeit am Wasser verbringen will. Das ist von Hartz IV-Empfänger bis hoch zum Doktor, würde ich sagen. Was hier wirklich alles kommt. Dabei. Alles dabei. Also. Alles dabei. Also das ist eine olympische Höchstleistung, die er vollbringt in Psychologie. Ja, wenn der eine Kind pinkelt, der andere kackt, der andere übergibt sich, der andere schreit und weint und läuft laufend weg. Ja, natürlich die Kinderzeit, weil man also so einen wunderschönen Spielplatz nirgendwo findet. Und die Verbundenheit eben zur Natur und zum Wasser. Ich bin jetzt 68. gehe immer noch surfen und segeln von diesem Plätzchen aus und finde das also ganz toll, hier abends mit dem Surfboard in die Sonne zu fahren, in den Sonnenuntergang. Der Anfang in der Liebe ist leichter als der Schluss. Das fühlt man in der Stunde, wenn man sich trennen muss. Man denkt, es ist vorüber und alles ist vorbei. Darum sagt man so schnell goodbye. Die Idee des Vorstands der Berliner Bäderbetriebe ist, das Strandbad Wannsee viel, viel stärker noch als besondere Attraktion dadurch hervorzuheben, dass man die Betreibung des Bades auch im Stil der 30er Jahre macht. Bis zur Bekleidung der Schwimmmeister mit Schirmmütze und so weiter und so fort. Und dann hat das natürlich, unterstreicht das noch einmal mehr die Besonderheit dieses Charakters, dieses Bades. Also das, was die Stadt mal groß und weltweit berühmt gemacht hat. Die goldenen 20er, 30er Jahre. Und das lebt am Strand bei Wannsee, ist doch toll. Der Anfang in der Liebe ist leichter als der Schluss. Das fühlt man in der Stunde, wenn man sich trennen muss. Man denkt, es ist vorüber und alles ist vorbei. Darum sagt man so schnell goodbye. Also es ist jetzt 2:30, ist immer noch kein Schwein da. Tatsächlich heute 1,2 Kilometer Strand nur für sich alleine. Nur die Sonne ist jetzt richtig rausgekommen. Das ist schön. Strandkorbvermietung immer weiter geradeaus. Die Krähen und die Nebelkrähen balgen sich. Es passiert nicht viel. Ein Tag im Strandbad Wannsee geht zu Ende. Pack die Badehose ein. Aber ganz leise, dass mich meine Kollegen nicht hören. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nücht wie raus zum Wannsee. Ja, weiter. Die zweite Strophe ist mir jetzt entfallen. Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind und dann sind wir bald am Wannsee. Hi, wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, es ist fein und nur deine kleine Schwester, nee, die traut sich nicht hinein. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein, denn um 8 müssen wir zu Hause sein. 1 Kilometer Badewanne, das Strandbad Wannsee. Ein Feature von Joachim Budde, Martina Bölk, Klaus Dermutz, Wiebke Keunicke, Martina Kögel, Krishan Ort, Donna Safayan und Kerstin Steinbrecher. Mit Peter Brandt, Alfred Braun, Axel Ott und Matthias Ohlöw. Realisation: Kaspar Wollheim, Susanne Bronder, Michael Ramm, Annelien van Heembeek, Helena Davenport und Wolfgang Bauernfeind. Eine Produktion der ARD-ZDF Medienakademie mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2014. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.